Viertes Buch. Viertes Kriegsjahr, 55 vor Christus. Kämpfe mit den germanischen Usipetern und Tencterern. Erster Rheinübergang. Erster Zug nach Britannien. Erstens eckige Klammer zu im folgenden Winter, es war das Konsulatsjahr des Gnaeus Pompeius und Marcus Crassus, überschritten die germanischen Usipeter und Tencterer mit einer großen Menschenmenge den Rhein nicht weit von seiner Mündung. Grund des Überganges war, dass sie, von den Sweben mehrere Jahre beunruhigt, im Kriege heimgesucht und an der Feldbestellung gehindert wurden. Der Stamm der Sweben ist der bei weitem größte und kriegerischste unter allen Germanen. Sie haben, wie es heißt, 100 Gaue, von denen sie alljährliche 1000 Mann bewaffneter zu Kriegszügen aus ihrem Lande führen. Die übrigen zu Hause gebliebenen sorgen für ihren eigenen und deren Unterhalt. Sie ihrerseits stehen abwechselnd ein Jahr später unter Waffen, während jene zu Hause bleiben. So wird weder der Ackerbau noch die Kriegsführung und Übung unterbrochen. Privates oder abgesondertes Ackerland gibt es bei ihnen überhaupt nicht, noch ist es ihnen erlaubt, länger als ein Jahr an einem Platz, um ihn zu bestellen, zu bleiben. Sie ernähren sich überhaupt nicht viel von Brot, sondern meistenteils von Milch und Fleisch und treiben auch viel Jagd. Dieses ungebundene Leben stärkt mit seiner Ernährungsweise, seiner täglichen körperlichen Übung und freien Lebensweise, von Kindesbeinen an keine Pflicht und Zucht gewöhnt, tun sie überhaupt nichts, was ihnen nicht passt, die Körperkräfte und lässt ungeheuer große Menschen heranwachsen. Und sie harten sich so ab, dass sie im kältesten Klima überhaupt nichts an Kleidung tragen außer Fellen, die wegen ihrer Kleinheit einen großen Teil des Körpers unbedeckt lassen, und in offenen Flüssen baden. Zweitens eckige Klammer zu Kaufleute haben zu ihnen mehr aus dem Grunde Zutritt, damit sie Abnehmer für ihre Kriegsbeute haben, als dass sie wünschen, dass irgendetwas bei ihnen eingeführt werde. Eingeführte Pferde, an denen besonders die Gallier ihre Freude haben und die diese für höchste Preise kaufen, halten sie überhaupt nicht, sondern machen die bei ihnen aufgezogenen kleinen und unansehnlichen Pferde durch tägliche Übungen höchst widerstandsfähig. In den Reitergefechten springen sie oft von den Pferden und kämpfen zu Fuß. Diese richten sie dazu ab, auf der Stelle stehen zu bleiben. Zu ihnen ziehen sie sich rasch, wenn es notwendig ist, zurück. Nach ihrer Anschauung gilt nichts als schimpflicher und schlapper, als Sättel zu gebrauchen. Daher wagen es ganz wenige von ihnen, es mit jeder beliebigen Zahl Sattelreiter aufzunehmen. Wein lassen sie überhaupt nicht bei sich einführen, weil durch ihn, wie sie glauben, die Menschen zum Ertragen von Strapazen zu schlapp würden und verweichlichten. Drittens eckige Klammer zu im Interesse des Staates halten sie es für den höchsten Ruhm, wenn möglichst weite Landstriche an ihren Grenzen unbebaut bleiben. Hierdurch werde gekennzeichnet, dass eine große Zahl von Stämmen ihrer Gewalt nicht hatte trotzen können. Daher liegt, wie es heißt, auf der einen Seite der Sweben ungefähr 1000 Meilen breit der Ackerbrach. An der anderen Seite schließen sich die Ubi an, ein nach germanischen Begriffen großer und blühender Stamm. Diese sind ein wenig zivilisierter als ihre Volksgenossen, weil sie am Rhein wohnen, Kaufleute bei ihnen viel verkehren und sie sich wegen der Nachbarschaft an gallische Sitten gewöhnt haben. Wenn auch die Sweben sie trotz wiederholter kriegerischer Versuche wegen der Größe und bedeutenden Macht des Stammes nicht aus ihrem Land hatten vertreiben können, machten sie sich diese dennoch tributpflichtig und verringerten stark ihr Ansehen und schwächten ihren Einfluss. Viertens eckige Klammer zu in gleicher Lage waren die oben erwähnten Usipeter und Tencterer. Diese hielten mehrere Jahre lang dem Ansturm der Sweben stand, waren aber schließlich aus ihrem Gebiet vertrieben worden, 3 Jahre lang in verschiedenen Gegenden Germaniens herumgewandert und an den Rhein in den von den Menapiern bewohnten Raum gekommen. Diese hatten an beiden Ufern des Flusses ihre Ländereien, Geöfte und Dörfer. Aber durch das Erscheinen einer so großen Menschenmenge in Schrecken gesetzt, verließen sie ihre Gebäude rechts des Flusses und traten mit links des Rheins aufgestellten Wachtposten den Germanen bei ihren Versuchen entgegen, über den Strom zu setzen. Als jene alles Mögliche versucht hatten, taten sie, da sie weder mit Gewalt wegen Mangels an Schiffen etwas erreichen, noch heimlich wegen der Wachtposten der Menapier übersetzen konnten, so, als ob sie in ihre Heimat zurückkehrten, machten nach einem 3-Tage-Marsch wieder kehrt, legten diesen ganzen Weg in einer einzigen Nacht zurück und überfielen die Menapier, die, vom Abzug der Germanen durch Kundschafter unterrichtet, ohne Furcht über den Rhein in ihre Dörfer völlig ahnungslos zurückgekehrt waren. Als sie niedergehauen und ihre Schiffe genommen waren, setzten jene, bevor der links des Rheines wohnende Teil der Menapier etwas erfuhr, über den Fluss, nahmen alle ihre Häuser in ihren Besitz und lebten den Rest des Winters von deren Vorräten. Fünftens eckige Klammer zu auf die Nachricht hiervon und aus Furcht vor dem Wankelmut der Gallier, sie sind in ihren Beschlüssen sehr unbeständig und meistens auf Umsturz bedacht, glaubte ich, die Entscheidungen nicht in ihre Pflanz legen zu dürfen. Es ist aber gallische Gewohnheit, Reisende auch gegen ihren Willen anzuhalten und nach dem auszufragen, was ein jeder von ihnen über jedes Ereignis persönlich gehört oder sonst erfahren hat, und dass in den Städten die Menge die Kaufleute umringt und zur Auskunft zwingt, woher sie kämen und was sie dort erfahren hätten. Hierdurch und durch das Gerede beeindruckt, fassen sie häufig hochwichtige Beschlüsse, die sie auf der Stelle bereuen müssen, da sie sich von unsicheren Gerüchten bestimmen lassen und die meisten, dem Drängen nachgebend, sogar Unwahres berichten. Sechstens eckige Klammer zu, da ich ihre Gewohnheit kannte, brach ich, um nicht in einen gefährlicheren Krieg verwickelt zu werden, früher als sonst zum Heere auf. Als ich dort eintraf, fand ich meine Vermutungen bestätigt, Gesandte seien von einigen Stämmen zu den Germanen geschickt und diese gebeten worden, vom Rheine fortzuziehen. Alle ihre Forderungen würden erfüllt v/erden. In der Hoffnung darauf streiften die Germanen bereits weiter umher und seien in das Gebiet der Ebronen und Condruser, der Schutzbefohlenen der Trevirer, eingedrungen. Ich entbot die Fürsten Galliens zu mir, glaubte aber, das, was ich erfahren hatte, ihnen vorenthalten zu müssen, beruhigte sie und sprach ihnen Mut zu, befahl ihnen, Reiterei zu stellen, und teilte ihnen meinen Beschluss mit den Germanen den Kampf aufzunehmen. Siebtens eckige Klammer zu, ich beschaffte Lebensmittel, bot Reiter auf und schickte mich an, in den Raum zu marschieren, wo, wie ich hörte, die Germanen waren. Als ich von ihnen einen Marsch von nur wenigen Tagen entfernt war, erschienen Gesandte von ihnen, die Folgendes ausführten, die Germanen griffen die Römer nicht zuerst an, lehnten es aber nicht ab, wenn sie gereizt würden, sich im Kampfe zu messen. Sei es doch bei den Germanen von den Vätern übernommener Brauch, wer auch immer sie angreife, gegen den sich zu wehren und nicht um Gnade zu bitten. So viel jedoch wollten sie sagen, sie seien von Hause vertrieben, nur gegen ihren eigenen Willen gekommen. Wenn wir ihre Freundschaft wünschten, könnten sie nützliche Freunde sein. Wir sollten ihnen Land zuteilen oder zulassen, dass sie das von ihnen mit Waffengewalt in Besitz genommene behielten. Sie wichen allein vor den Sweben, mit denen nicht einmal die unsterblichen Götter sich messen könnten. Sonst gäbe es niemanden auf der Welt, den sie nicht überwinden könnten. Achtens eckige Klammer zu, hierauf antwortete ich, was mir zu antworten beliebte. Am Schluss aber betonte ich, zwischen mir und ihnen könne keine Freundschaft sein, wenn sie in Gallien blieben. Es sei auch nicht in der Ordnung, dass die, welche ihr eigenes Land nicht schützen könnten, Fremdes sich aneigneten. Ferner gäbe es in Gallien kein unbewohntes Land, das einem noch dazu so großen Volke ohne einem anderen Gewalt anzutun, gegeben werden könne. Wenn sie aber wollten, dürften sie sich im Gebiet der Ubier ansiedeln, deren Gesandte gerade bei mir seien, sich über Gewalttaten der Sweben beschwerten und mich um Hilfe beten. Das würde ich bei den Ubiern durchsetzen. Neuntens eckige Klammer zu, die Gesandten erklärten, sie würden das ihren Stammesgenossen berichten und nach Beratung der Angelegenheit in 3 Tagen zu mir zurückkehren. Sie baten, ich solle inzwischen nicht näher an sie heranrücken. Nicht einmal das könnten sie bei mir erreichen, erklärte ich. Dennoch hatte ich erfahren, dass ein großer Teil der Reiterei von ihnen einige Tage vorher, um Beute zu machen und Getreide zu holen, zu den Ambivariten über die Maß geschickt. worden sei. Ich war überzeugt, dass sie auf diese Reiter warteten und nur aus diesem Grunde eine Frist gewinnen wollten. Zehntens, eckige Klammer zu, die Mars entspringt in den im Lande der Lingonen liegenden Vogesen, vereinigt sich mit dem Rheinarmwal, bildet die Batavierinsel und mündet in einer Entfernung von nicht ganz 80 Meilen ins Meer. Der Rhein entspringt im Gebiet der Lipontia und fließt reißend in einer langen Strecke durch das Land der Nantuaten, Helvetier, Sequaner, Mediumatriker, Triboker und Treverer. Teilt sich in Meeresnähe in mehrere Arme, bildet große Inseln, von denen ein großer Teil von wilden Völkern bewohnt wird, darunter einigen, die von Fischen und Vogeleiern leben sollen, und fließt in vielen Armen ins Meer. Elftens, eckige Klammer zu, als ich vom Feinde nur noch 12 Meilen entfernt war, kehrten zu mir, wie abgemacht war, die Gesandten zurück. Sie trafen mich unterwegs und baten dringend, ich solle nicht weiter vorrücken. Als sie dies nicht erreichten, baten sie, ich möchte zu meinen die Vorhut meines Zuges bildenden Reitern schicken und ihnen den Kampf verbieten, ihnen selbst aber die Gelegenheit geben, zu den Obiern Gesandte zu schicken. Wenn deren Fürsten und Senat sich eidlich verpflichteten, würden sie den von mir gemachten Vorschlag annehmen. Zur Erledigung dieser Dinge solle ich ihnen eine Frist von 3 Tagen gewähren. Ich nahm an, dass dies alles nur denselben Zweck verfolge, dass in dieser 3-tägigen Frist die abwesenden Reiter zurückkehrten. Gleichwohl versprach ich ihnen, an diesem Tage höchstens 4 Meilen vorzurücken, um Wasser zu holen. Dort sollten sie sich am folgenden Tage möglichst zahlreich einfinden, damit ich dann endgültig über ihre Forderungen entschiede. Inzwischen schickte ich zu den Präfekten, die mit der gesamten Reiterei vorausgeritten waren, den Befehl, sie sollten nicht die Feinde zum Kampfe reizen und, falls sie selbst herausgefordert würden, sich defensiv verhalten, bis ich mit dem Heere näher herangerückt sei. Zwölftens, eckige Klammer zu, aber so wie die Feinde unsere Reiter ablegten, es waren 5000 Mann, während der Feind höchstens 800 hatte, weil die über die Mars gegangenen Getreideholer noch nicht zurückgekehrt waren, / überfielen sie uns, als wir nichts fürchteten, weil ihre Gesandten erst kurz vorher mich verlassen hatten und dieser Tag von ihnen zur Waffenruhe erbitten worden war. Sie brachten uns in große Unordnung. Als wir uns zur Wehr setzten, saßen sie ihrer Gewohnheit gemäß ab, durchbohrten die Pferde von unten, warfen mehrere unserer Leute in den Staub, schlugen die übrigen in die Flucht und jagten sie vor sich her. Diese waren so erschreckt, dass sie nicht eher zu fliehen aufhörten, bis sie in Sichtweite unseres Heeres kamen. In diesem Kampfe fielen von unseren Reitern 74, unter diesen der sehr tapfere Piso Aquitanus, einem vornehmen Geschlechte entstammend, dessen Großvater in seinem Stamme König gewesen war und vom römischen Senat den Ehrentitel Freund erhalten hatte. Als dieser seinem vom Feind abgeschnittenen Bruder Hilfe brachte, rettete er ihn aus der Gefahr. Er selbst leistete, vom verwundeten Pferde herabgeworfen, bis zum letzten Atemzug tapfersten Widerstand. Als er dann umstellt, aus vielen Wunden blutend, gefallen war und dies sein Bruder, der bereits den Kampfplatz verlassen hatte, von weitem sah, stürzte er sich mit verhängten Zügeln auf die Feinde und fand so ebenfalls den Tod. 13. Eckige Klammer zu, wegen dieses Gefechts glaubte ich, Gesandte nicht mehr anhören und Vorschläge nicht entgegennehmen zu dürfen von Menschen, die auf gemeine, hinterlistige Weise um Frieden gebeten hatten und dann ohne Grund über uns hergefallen waren. Zu warten aber, bis die Feinde Anzahl wüchsen und die Reiterei zurückkehrte, hielt ich für den Gipfel der Dummheit. Da ich auch den Wankelmut der Gallier kannte, merkte ich, wie sehr die Feinde bei ihnen schon durch dieses eine Gefecht an Ansehen gewonnen hatten. Daher glaubte ich auch, ihnen keine Zeit zum Pläne fassen lassen zu dürfen. Als ich dies festgestellt und meinen Plan mit den Legaten und dem Quästor besprochen hatte, um ja keine Zeit zur Schlacht zu verlieren, traf es sich äußerst günstig, dass tags darauf die Germanen mit gleicher Verstellung und Hinterhältigkeit in großer Zahl, alle Fürsten und Ältesten waren dabei, zu mir ins Lager kamen, einmal um, wie es hieß, sich zu entschuldigen, dass sie entgegen dem gegebenen Wort und der eigenen Bitte tags zuvor den Kampf vom Zaune gebrochen hatten. Dann, um womöglich wegen ihres Bruchs des Waffenstillstandes etwas zu erreichen. Ich freute mich, dass sie sich mir so in die Hände gespielt hatten, und befahl, sie festzuhalten. Ich selbst führte alle Truppen aus dem Lager heraus und befahl der Reiterei, die, wie ich glaubte, infolge der jüngsten Schlacht noch sehr eingeschüchtert war, den Heereszug zu beschließen. 14. Ich stellte das Heer in drei Treffen auf, legte schnell den 8 Meilen langen Weg zurück und erschien früher vor dem feindlichen Lager, als die Germanen merken konnten, was vorging. Durch all dieses, durch die Schnelligkeit unseres Auftauchens und durch die Abwesenheit ihrer Fürsten in großen Schrecken versetzt, wussten sie in ihrer Verwirrung, es war ihnen keine Zeit gelassen, einen Entschluss zu fassen und zu den Waffen zu greifen nicht, ob es besser sei, die Truppen gegen den Feind zu führen, das Lager zu verteidigen oder sich durch Flucht zu retten. Während ihre Furcht sich durch Schreien und Unruhe verriet, brachen unsere Soldaten voller Wut über die gestrige Treulosigkeit ins Lager ein. Hier leisteten die, welche schnell zu den Waffen greifen konnten, uns ein wenig Widerstand und kämpften zwischen ihren Wagen und ihrem Tross. Die übrige Menge an Frauen und Kindern, sie waren nämlich mit Kind und Kegel ausgewandert und über den Rhein gegangen, begannen, in alle Richtungen zu fliehen. Ihnen nachzujagen, schickte ich die Reiterei aus. 15. Als die Germanen das Geschrei hinter ihrem Rücken hörten und sahen, wie ihre Leute niedergehauen wurden, warfen sie die Waffen fort, ließen ihre Feldzeichen im Stich und stürzten sich aus dem Lager. An dem Zusammenfluss der Maas und des Rheins angekommen, gaben sie die Hoffnung auf weitere Flucht auf. Als viele von ihnen getötet waren, stürzten sich die übrigen in den Fluss und ertranken dort, von Schrecken, Erschöpfung und der Gewalt des Stromes überwältigt. Unsere Truppe zog sich ohne einen einzigen Verlust mit nur ganz wenigen Verwundeten aus einem so furchtbaren Kriege, die Zahl der Feinde betrug 430.000, ins Lager zurück. Ich gab den im Lager Festgehaltenen die Erlaubnis abzuziehen. Sie erklärten aber aus Furcht vor Strafen und Martern der Gallier, deren Felder sie verwüstet hatten, sie wollten bei mir bleiben. Das gestattete ich ihnen gnädig. 16. Nach Beendigung des Germanenkrieges beschloss ich aus vielen Gründen, den Rhein zu überschreiten. Unter ihnen war der folgende der triftigste, da ich sah, dass die Germanen so leicht sich verleiten ließen, nach Gallien zu kommen, wollte ich, dass sie auch für ihre übereigene Sicherheit fürchteten, wenn sie sähen, dass ein römisches Heer es fertig bringe und wage, über den Rhein zu setzen. Hinzu kam noch, dass der Teil der Reiterei der Usipeter und Tencterer, der, wie erwähnt, um Beute zu machen und Getreide zu holen, die Maas überschritten und nicht am Kampfe teilgenommen hatte, nach der Flucht der Stammesgenossen sich über den Rhein ins Gebiet der Sogambrer zurückgezogen und mit diesen verbündet hatte. Als ich zu diesen Boten schickte mit der Forderung, mir die auszuliefern, welche mich und Gallien angegriffen hatten, antworteten sie, der Rhein sei die Grenze der Herrschaft des römischen Volkes. Wenn ich es für unbillig erachte, dass gegen meinen Willen Germanen nach Gallien hinüberkämen, warum forderte ich da überhaupt etwas an Macht und Herrschaft rechts des Rheines? Die Ubier aber, die als einzige von den rechtsrheinischen Stämmen Gesandte geschickt, Freundschaft geschlossen und Geiseln gestellt hatten, baten dringend, ich solle ihnen Hilfe bringen, weil sie von den Sweben schwer heimgesucht würden. Wenn ich durch Staatsgeschäfte daran gehindert werde, solle ich wenigstens ein Heer über den Rhein setzen. Das werde zur augenblicklichen Hilfe und zur Zuversicht für die Zukunft ausreichen. Seit der Niederlage Ariovists und der jüngsten Schlacht sei der Name und das Ansehen meines Heeres selbst bei den entferntesten Germanenstämmen so groß, dass sie selbst schon aufgrund des Rufes und der Freundschaft des römischen Volkes sicher sein könnten. Eine große Anzahl von Schiffen stellten sie für das Hinübersetzen in Aussicht. 17. Aus den angeführten Gründen hatte ich beschlossen, über den Rhein zu setzen. Ihn aber auf Schiffen zu überschreiten, hielt ich nicht für genügend sicher. Ich war überzeugt, dass das auch unter meiner und des römischen Volkes Würde sei. obwohl sich die Schwierigkeit eines Brückenbaues, wegen der Breite, reißende Strömung und Tiefe des Flusses als sehr groß erwies, glaubte ich dennoch, das durchsetzen zu müssen oder auf andere Weise das Heer nicht hinüberführen zu dürfen. Die Brücke baute ich auf folgende Art, je 2,5 Fuß dicke, unten ein wenig zugespitzten Balken in Länge der Flusstiefe verband ich in einem Zwischenraum von 2 Fuß miteinander. Diese ließ ich mit Maschinen in das Flussbett treiben und mit Rammen einrammen, nicht wie gewöhnliche Brückenpfähle, sondern schräg, so dass sie sich gegen die Flussrichtung hin neigten. Diesen gegenüber ließ ich genauso 2 in gleicher Weise verbundene Balken in einem Zwischenraum von 40 Fuß auf der stromabwärts gelegenen Seite, gegen die starke Flussströmung hingeneigt, einrammen. Diese Pfahlpaare wurden durch oben eingelassene Querbalken, sie waren 2 Fuß dick, in der Weite, in der die verbundenen Pfähle voneinander abstanden, auf beiden Seiten mittels Klammerpaaren am Ende auseinandergehalten. Da diese in dieser Art auseinandergespannt und in der entgegengesetzten Richtung zusammengehalten wurden, war die Anlage so fest und von Natur aus so eingerichtet, dass, je stärker der Andrang des Wassers war, desto fester zusammengepresst die Balken zusammengehalten wurden. Sie wurden durch der Länge nach aufgelegte Balken verbunden und mit Brettern und Faschinnen bedeckt. Zu alledem wurden noch Balken ebenfalls schräg nach der unteren Flussseite gezogen, welche, wie Mauerbrecher vorgeschoben und mit dem ganzen Bau verbunden, die Gewalt des Stromes abfingen. Außerdem wurden ebenso andere oberhalb der Brücke in mäßiger Entfernung eingerammt, so dass durch diese Wellenbrecher, wenn Baumstümpfe und Stämme zur Zerstörung des Baues von den Barbaren stromabwärts geschickt wurden, die Wucht dieser Gegenstände abgeschwächt wurde und sie der Brücke keinen Schaden zufügten. 18. Eckige Klammer zu, als das Werk in nur 10 Tagen, in denen man erst auch noch das Material herangeschafft hatte, fertiggestellt war, wurde das Heer hinübergeführt. Ich ließ an beiden Brückenköpfen einen starken Posten zurück und marschierte in das Gebiet der Sogambrer. Inzwischen kamen zu mir von mehreren Stämmen Gesandte, deren Bitten um Friede und Freundschaft ich gnädig entsprach und von denen ich mir Geiseln stellen ließ. Aber die Sogambrer bereiteten von dem Tage an, an dem der Brückenbau begonnen wurde, die Flucht vor, wanderten auf Rat der Tenkderer und Usipeter, die sie bei sich hatten, aus ihrem Gebiet aus, nahmen all ihre Habe mit und versteckten sich in der Wildnis der Wälder. 19. Eckige Klammer zu, ich blieb wenige Tage im Feindesland, ließ Dörfer und Häuser in Schutt und Asche legen, das Getreide schneiden und zog mich in das Land der Ubier zurück. Als ich ihnen meinen Beistand versprach, falls sie von den Sweben bedrängt würden, erfuhr ich von ihnen Folgendes: Als die Sweben durch Kundschafter vom Brückenbau erfahren hätten, hätten sie nach ihrer Sitte ein Sing abgehalten und nach allen Richtungen Botschaft ausgesandt, man sollte die Städte verlassen, die Frauen und Kinder und alle habe. In den Wäldern verstecken und alle waffenfähigen Männer an einem Platze sich sammeln lassen. Dazu sei ungefähr die Mitte des swebischen Gebietes gewählt worden. Hier erwarteten sie unsere Ankunft und hätten beschlossen, hier den Entscheidungskampf zu kämpfen. Als ich dies erfuhr und all das durchgeführt hatte, weswegen ich das Heer hinüberzusetzen beschlossen hatte, nämlich den Germanen Schrecken einzujagen, an den Sogambrern Rache zu nehmen und die Ubier von ihrer Bedrängnis zu befreien, glaubte ich nach einem 18-tägigen Aufenthalt rechts des Rheins, genug zum Ruhm und Nutzen getan zu haben, zog nach Gallien zurück und ließ die Brücke wieder abbrechen. 20. Eckige Klammer zu, obwohl nur noch ein kleiner Rest des Sommers übrig blieb und in diesen Gegenden, ganz Gallien liegt im Norden, die winterzeitig hereinbrechen, wollte ich schnell noch Britannien aufsuchen. Wusste ich doch, dass in fast allen gallischen Kriegen von dort aus unseren Feinden Hilfe geleistet worden war und glaubte, wenn auch die Jahreszeit eine Kriegführung nicht mehr zuließ, dass es mir großen Vorteil bringen werde, wenn ich die Insel auch nur aufsuchte, den Menschenschlag kennenlernte und das Gelände, die Häfen und Zugänge besichtigte. Fast alles dies war den Gallien unbekannt. Denn außer Kaufleuten ging so leicht keiner hin, und auch diesen war kaum etwas außer der Küste und den Gallien gegenüberliegenden Landstrichen bekannt. Daher konnte ich, als ich von überall her die Kaufleute zu mir entbot, nicht feststellen, wie groß die Insel sei, welche und wie große Völkerschaften sie bewohnten, welche Kriegserfahrung und Einrichtung sie besäßen, welches die für die Aufnahme einer größeren Schiffsmenge geeigneten Häfen seien. 21. Eckige Klammer zu. Um dies festzustellen, schickte ich, bevor ich an das gefährliche Unternehmen ging, Gaius Volusenus, den ich dafür geeignet hielt, mit einem Kriegsschiff voraus. Diesen befahl ich, nach erschöpfender Aufklärung möglichst schnell zu mir zurückzukehren. Ich selbst marschierte mit allen Truppen in das Gebiet der Moriner, weil von dort aus die Überfahrt nach Britannien am kürzesten war. Hier ließ ich die Schiffe aus allen Richtungen von den Nachbarstaaten und die im vorigen Sommer für den venetischen Krieg gebaute Flotte sich sammeln. Inzwischen kamen, da mein Plan bekannt geworden und durch Kaufleute den Britannien hinterbracht worden war, von mehreren Stämmen dieser Insel Gesandte zu mir mit dem Versprechen, Geiseln zu stellen und sich unserer Herrschaft zu fügen. Ich hörte sie an, machte ihnen gnädig Versprechungen, ermahnte sie, in dieser Gesinnung zu verharren, und entließ sie nach Hause. Gleichzeitig mit ihnen schickte ich Commius, den ich nach Unterwerfung der Atrebaten dort als König eingesetzt hatte, dessen Tüchtigkeit und Erfahrung ich schätzte, den ich für treu ergeben hielt und dessen Name in diesen Gegenden etwas galt. Diesem trug ich auf, möglichst viele Stämme aufzusuchen, ihnen zuzureden, sich freiwillig der Herrschaft des römischen Volkes zu unterwerfen, und anzukünden, dass ich bald dort eintreffen werde. Volusenus besichtigte das Gelände, soweit das einer tun konnte, der nicht von Bord zu gehen und zu den Barbaren sich zu begeben wagte, kehrte am 5. Tage zu mir zurück und meldete mir die Ergebnisse seiner Erkundungsfahrt. 22. Eckige Klammer zu. Während ich mich in diesen Gegenden der Ausrüstung der Schiffe wegen aufhielt, erschienen aus einem großen Teil des Gebietes der Moriner Gesandte bei mir, welche sich für ihr früheres Verhalten entschuldigen sollten, dass sie als Fremde, nicht vertraut mit römischer Sitte, mit unserem Volke angebunden hätten, und versprechen sollten, sich meinen Befehlen zu unterwerfen. Ich war überzeugt, dass sich das für mich ganz günstig treffe. Ich wollte hinter meinem Rücken keinen Feind zurücklassen, hatte wegen der vorgerückten Jahreszeit keine Möglichkeit mehr zum Krieg führen und glaubte nicht, dass diese unbedeutenden Angelegenheiten vor dem britannischen Unternehmen vorgingen. Daher befahl ich ihnen die Stellung einer großen Zahl von Geiseln. So wie diese zugeführt waren, nahm ich den Stamm in meinen Schutz. Als ich ungefähr 80 Lastschiffe zusammengezogen hatte, so viel hielt ich zum Transport zweier Legionen für ausreichend, verteilte ich, was ich außerdem an Kriegsschiffen besaß, an den Quästor, die Legaten und Präfekten. Hierzu kamen 18 Frachtschiffe, welche, in einer Entfernung von 8 Meilen durch Sturm festgehalten, in diesen Flaffen nicht einlaufen konnten. Diese teilte ich den Reitern zu. Das restliche Heer ließ ich unter Befehl der Legaten Quintus Titurius Sabinus und Lucius Auron Colelius Cotta ins Gebiet der Menapier und in die morinischen Gaue führen, von denen zu mir keine Gesandten gekommen waren. Dem Legaten Publius Sulpicius Rufus befahl ich, mit einem meiner Ansicht nach ausreichenden Sicherungsposten den Hafen zu halten. 23. Eckige Klammer zu. Als ich nach diesen Maßnahmen einen zur Ausfahrt günstigen Wind bekommen hatte, stach ich ungefähr um die 3. Nachtwache in See und befahl den Reitern, den etwas weiter gelegenen Hafen aufzusuchen, an Bord zu gehen und mir zu folgen. Während diese ein wenig zu lässig ans Werk gingen, erreichte ich selbst um die 4. Tagesstunde mit den ersten Schiffen Britannien und erblickte dort auf allen Hügeln verteilt bewaffnete feindliche Truppen. Das Gelände war so beschaffen und das Meer so eng von Bergen eingeschlossen, dass man von den Höhen auf den Strand herabschießen konnte. Da ich diese Stelle zum Landen für völlig ungeeignet hielt, blieb ich bis zur 9. Stunde vor Anker, bis die übrigen Schiffe einliefen. Inzwischen berief ich die Legaten und Kriegstribunen, setzte ihnen auseinander, was ich von Volusenus erfahren hatte und was ich beabsichtigte, und schärfte ihnen ein, die Kriegsführung und in ganz besonderem Maße die Seekriegsführung, der rasche und unstete Beweglichkeit eigen sei, erfordere, dass auf den Wink schnellstens alles von ihnen ausgeführt werde. Als ich sie entlassen und günstigen Wind und Flut zu gleicher Zeit bekommen hatte, gab ich das Zeichen, lichtete die Anker, fuhr ungefähr 7 Meilen weiter vor und ließ die Schiffe am offenen, flachen Strand halten. 24. Eckige Klammer zu. Als die Barbaren unsere Absicht erkannten, schickten sie die Reiterei voraus, folgten mit den Wagenkämpfern, die sie meist im Kampfe einzusetzen pflegten, und den übrigen Truppen und hinderten uns am Landen. Es entstand deswegen die größte Schwierigkeit, weil die Schiffe wegen ihrer Größe nur auf hoher See halten konnten, die Soldaten aber in unbekanntem Gelände mit behinderten Händen unter der schweren Waffenlast gleichzeitig von den Schiffen herabspringen, in den Fluten festen Fuß fassen und mit den Feinden kämpfen mussten. Diese aber schleuderten vom trockenen Lande aus oder, nur ein wenig ins Wasser vorrückend, unbehindert an allen Gliedern in ihnen völlig bekanntem Gelände mutig ihre Geschosse und ritten die daran gewöhnten Pferde ins Wasser hinein. Hierdurch in Schrecken versetzt und mit dieser Kampfesart überhaupt nicht vertraut, kämpften die Römer nicht mit demselben feurigen Mut wie in Landschlachten. 25. Eckige Klammer zu. So wie ich dies gewahrte, ließ ich die Kriegsschiffe, deren Anblick für die Barbaren noch ungewohnt und deren Manövrierfähigkeit größer war, ein wenig von den Lastschiffen sich absetzen, vorrudern und an der ungeschützten Flanke der Feinde auffahren. Dann befahl ich, von dort aus mit Schleudern, Pfeilen und Wurfgeschützen die Feinde zurückzutreiben und zurückzudrängen. Dies brachte uns großen Vorteil. Über den Bau der Schiffe, den Ruderschlag und die ungewohnte Waffe der Wurfgeschütze bestürzt, drangen die Barbaren nicht weiter vor und wichen ein wenig zurück. Aber als unsere Soldaten besonders wegen der Tiefe des Meeres noch zögerten, schrie der Adlerträger der 10. Legion, die Götter anrufend: Diese Unternehmung möge der Legion glücken, springt herab, wenn ihr nicht den Adler den Feinden ausliefern wollt. Ich werde meine Pflicht gegen den Feldherrn und Staat erfüllen. Als er dies laut ausgerufen hatte, stürzte er sich vom Schiff herab und stürmte mit dem Adler mitten unter die Feinde. Da sprangen unsere Mannen, sich gegenseitig anspornend, keine so große Schande zuzulassen, sämtlich vom Schiff herab. Als die Kameraden von den nächsten Schiffen diese sahen, folgten sie nach und drängten sich an den Feind. 26. Eckige Klammer zu. Auf beiden Seiten kämpfte man erbittert. Weil wir aber weder in Reihe und Glied bleiben noch kräftig nachdrängen, noch den Feldzeichen folgen konnten und der eine von jenem, der andere von diesem Schiff sich um den Adler scharte, dem er gerade begegnete, gerieten wir in große Unordnung. Die Feinde jedoch, die alle seichten Stellen kannten, griffen, so wie sie vom Strand aus die Einzelnen das Schiff verlassen sahen, die Behinderten im Galopp an und umzingelten mit ihrer Überzahl die kleinen Abteilungen. Andere wieder schleuderten auf die ungedeckte Flanke die Geschosse. Als ich das sah, ließ ich die Begleitboote der Kriegsschiffe und die Aufklärungsschiffe bemannen und schickte dorthin Hilfe, wo ich meine Leute in großer Bedrängnis wusste. Als wir auf dem trockenen Boden standen, griffen wir, sobald alle nachgedrängt waren, den Feind an und schlugen ihn in die Flucht. Aber allzu weit konnten wir ihn nicht verfolgen, weil die Reiter mit ihren Schiffen den Kurs nicht hatten halten und die Insel erreichen können. Dies allein fehlte zu meinem altbewährten Glück. 27. Eckige Klammer zu. Sobald die geschlagenen Feinde sich von der Flucht erholt hatten, schickten sie sofort Gesandte zu mir und baten um Frieden. Sie versprachen, Geiseln zu stellen und sich meinen Befehlen zu fügen. Zusammen mit ihnen kam der Atrebate Commibus, der, wie erwähnt, von mir nach Britannien vorausgeschickt worden war. Die Feinde hatten ihn, als er von Bord ging und als mein Gesandter Aufträge überbrachte, ergriffen und in Fesseln gelegt. Dann gaben sie ihn nach der Schlacht frei, schoben bei ihrer Bitte um Frieden die Schuld auf die Volksmenge und baten, diese Unüberlegtheit zu verzeihen. Ich beschwerte mich, dass sie mich ohne jeden Grund angegriffen hätten, obwohl sie aus freien Stücken aufs Festland Gesandte geschickt und mich um Frieden gebeten hätten, erklärte aber, ich verzeihe ihnen ihre Dummheit und befahl, Geiseln zu stellen. Einen Teil stellten sie sofort, den anderen würden sie, wie sie erklärten, in wenigen Tagen schicken, wenn er aus entfernteren Gegenden herbeigeholt sei. Inzwischen befahlen sie ihren Landsleuten, aufs Land zurückzugehen. Ihre Fürsten schickten sich an, von allen Seiten zusammenzukommen und sich und ihre Stämme mir zu empfehlen. 28. Eckige Klammer zu, als hierdurch der Friede bereits gesichert war, stachen 4 Tage nach meiner Landung in Britannien die 18 erwähnten Schiffe, welche die Reiter an Bord genommen hatten, von dem weiter entfernten Hafen aus bei schwachem Wind in See. Als diese sich bereits Britannien näherten und vom Lager aus gesichtet wurden, erhob sich plötzlich ein so gewaltiger Sturm, dass einige an ihren Ausgangspunkt zurückgetrieben, andere nach den westlich gelegenen Teilen der Südküste Britanniens unter großer Gefahr verschlagen wurden. Als diese Schiffe trotz der ausgeworfenen Anker sich mit Wasser zu füllen begannen, mussten sie in die Nacht hinein wieder aufs hohe Meer fahren und das Festland ansteuern. 29. Eckige Klammer zu, ausgerechnet in dieser Nacht war Vollmond, was auf dem Ozean Springfluten hervorzurufen pflegt. Das war uns unbekannt. So füllte das Wasser gleichzeitig die Kriegsschiffe, welche ich zum Transport besorgt und an Land gezogen hatte. Das Unwetter beschädigte schwer die Lastschiffe, welche an ihre Anker gekettet waren. Für uns gab es keine Möglichkeit, den Dienst zu versehen oder Abhilfe zu schaffen. Als mehrere Schiffe zerschellt und die übrigen nach Verlust der Taue, der Anker und des übrigen Tagelwerkes bewegungsunfähig geworden waren, bemächtigte sich des ganzen Heeres, es musste ja so kommen, ein großer Schrecken. Es gab nämlich keine anderen Schiffe, auf denen man hätte zurücktransportiert werden können. Es fehlte alles, was zur Reparatur der Schiffe notwendig war, und es war, weil es allgemeine Ansicht war, dass man in Gallien überwintern müsse, Getreide in diesen Gegenden für den ganzen Winter nicht besorgt worden. 30. Eckige Klammer zu, als dies die Fürsten Britanniens erfuhren, die nach der Schlacht zur Durchführung meiner Befehle erschienen waren, hielten sie eine Besprechung ab. Sie sahen nämlich, dass uns Schiffe, Reiter und Getreide fehlten, und schlössen aus der geringen Ausdehnung des Lagers auf unsere kleine Zahl. Weil ich die Legionen ohne ihren Tross transportiert hatte, war es besonders klein. Da hielten sie es für das Beste, sich zu erheben, uns von der Getreidezufuhr abzuschneiden und das Unternehmen bis in den Winter hinzuziehen. Waren sie doch überzeugt, dass, wenn wir erst überwunden und von der Rückkehr abgeschnitten seien, niemand mehr mit Angriffsabsichten in Britannien landen werde. Sie verschworen sich also erneut und begannen, langsam das Lager zu verlassen und ihre Landsleute heimlich vom Lande wieder heranzuholen. 31. Eckige Klammer zu, aber obwohl ich ihre Absicht noch nicht durchschaute, ahnte ich doch infolge des Missgeschickes meiner Schiffe und der Tatsache, dass sie die Stellung der Geiseln unterbrochen hatten, es werde kommen, was jetzt geschah. Ich traf daher für alle Fälle meine Vorbereitungen. Ich ließ also täglich vom Lande Getreide ins Lager schaffen, verwandte das Holz und die Eisenteile der am meisten beschädigten Schiffe zur Reparatur der übrigen und ließ, was außerdem zu beschaffen notwendig war, vom Festland heranbringen. Da dies mit größtem Eifer von der Truppe ausgeführt wurde, brachte ich es fertig, dass trotz Verlustes von 12 Schiffen die übrigen ausreichend seetüchtig waren. 32. Eckige Klammer zu, inzwischen war eine Legion, sie führte den ständigen Namen die 7., gewohnheitsgemäß zum Getreideholen ausgeschickt worden. Es war ja bis zu diesem Tage kein Verdacht einer Kriegsgefahr aufgekommen, da ein Teil der Feinde auf dem Lande blieb, ein anderer sogar häufig ins Lager kam. Da meldeten mir die Lagerposten, dass mehr Staub als gewöhnlich dort aufsteige, wohin die Legion gezogen war. Ich vermutete, dass irgendein neuer Plan von den Barbaren ausgeheckt sei, und befahl den Wachtkohorten, in diese Gegend zu marschieren, 2 von den übrigen, den Posten zu übernehmen, und den restlichen, mir sofort zu folgen. Als ich ein Stückchen vom Lager wegmarschiert war, beobachtete ich, wie meine Leute vom Feinde bedrängt wurden und die Legion, auf einem Haufen dicht zusammengepfercht, von allen Seiten beschossen wurde. Da nämlich aus allen anderen Gegenden das ganze Getreide abgeerntet war und nur noch eine Stelle übrig blieb, hatten sich die Feinde in der Vermutung, Wir würden dorthin kommen, nachts in den Wäldern versteckt. Dann hatten sie die Leute, die die Waffen abgelegt hatten und mit dem Mähen beschäftigt waren, plötzlich überfallen, einige wenige niedergemacht und die übrigen bei wankenden Reihen völlig in Unordnung gebracht und zugleich mit ihren Reitern und Wagenkämpfern eingeschlossen. 33. Eckige Klammer zu: Die Kampfesart von den Streitwagen herab ist folgende: Zuerst umschwärmen sie alle feindlichen Linien, schleudern ihre Geschosse, bringen meistenteils schon durch den Schrecken, den die Pferde verursachen, und das Dröhnen der Räder die Reihen in Verwirrung, drängen sich zwischen den eigenen Reitergeschwadern hinein. Die Kämpfer springen dann von den Wagen und kämpfen zu Fuß. Die Wagenlenker fahren etwas aus dem Gefechtsfeld heraus und stellen die Wagen so auf, dass die Wagenkämpfer, wenn sie von den Feinden bedrängt werden, einen ungehinderten Rückzug zu ihnen haben. Und sie beweisen als Reiter in den Kämpfen eine solche Wendigkeit und als Fußsoldaten eine solche Standhaftigkeit und bringen es durch tägliche Übungen so weit, dass sie auf abfallendem, ja stark abschüssigem Gelände die Pferde in vollem Lauf anhalten, in kurzer Zeit in eine langsamere Gangart bringen, sie Wendungen machen lassen und selbst die Deichsel entlanglaufen, in Höhe des Jochs halten und von dort schnell in die Wagen zurücklaufen können. 34. Eckige Klammer zu: Als wir hierdurch völlig aus der Ordnung gebracht waren, schickte ich im günstigsten Augenblick Hilfe. Denn bei meinem Angriff rückten die Feinde nicht mehr weiter vor. Unsere Männer aber erholten sich von ihrem Schrecken. Als dies erreicht war, hielt ich den Augenblick für sehr ungünstig, den Feind herauszufordern und mich in einen Kampf einzulassen, behauptete mich an diesem Platz und führte kurze Zeit darauf die Legionen ins Lager zurück. Während dies geschah und wir sämtlich in Anspruch genommen waren, zogen sich die Feinde, die noch auf dem Lande übrig geblieben waren, zurück. Es folgte mehrere Tage ununterbrochen stürmisches Regenwetter, welches uns im Lager zurückhielt und den Feind am Kampfe hinderte. Inzwischen schickten die Barbaren überall hin Boten, wiesen besonders auf unsere geringe Zahl hin und machten klar, welche Gelegenheit sich ihnen biete, uns aus dem Lager zu verjagen. Daraufhin brachten sie eine große Menge Fußvolk und Reiterei zusammen und erschienen vor unserem Lager. 35. Eckige Klammer zu: Obwohl ich sah, dass das, was an den Vortagen geschah, sich wiederholen werde, dass nämlich die Feinde, falls sie unterlägen, sich der Gefahr schleunigst durch Flucht entzögen, stellte ich doch die Legionen vor dem Lager in Schlachtordnung auf, als ich eine Verstärkung von 30 Reitern bekam. Diese hatte, wie erwähnt, Commius mitgebracht. Der Kampf entbrannte. Aber die Feinde konnten unserem Ansturm über den Anfang hinaus nicht standhalten und flohen. Wir verfolgten sie so weit, wie wir im angestrengten Ritt leisten konnten, hieben mehrere nieder, steckten weit und breit alle ihre Häuser in Brand und zogen uns ins Lager zurück. 36. Eckige Klammer zu: Am gleichen Tage kamen Gesandte der Feinde zu mir und baten um Frieden. Ich verdoppelte die Zahl der befohlenen Geiseln und befahl, dass sie mir später aufs Festland gebracht würden, weil ich bei der Nähe der Tag- und Nachtgleiche die schwachen Schiffe dem stürmischen Meer nicht aussetzen wollte. So wie ich günstiges Wetter bekam, stach ich kurz nach Mitternacht in See. Alle Schiffe kamen unversehrt ans Festland. Zwei Lastschiffe freilich konnten die Häfen der übrigen nicht erreichen und wurden ein wenig weiter südlich verschlagen. 37. Eckige Klammer zu: Als ungefähr 300 Mann von Bord dieser Schiffe gingen und ins Lager marschierten, umringten sie, durch Hoffnung auf Beute verlockt, Morener, welche unterworfen waren, als ich meinen Zug nach Britannien antrat. Zunächst taten sie dies in nicht allzu großer Zahl und forderten unsere Leute auf, die Waffen auszuliefern, wenn sie nicht des Todes sein wollten. Als diese ein Karree bildeten und sich verteidigten, liefen auf das Geschrei hin ungefähr 6000 Morener zusammen. Auf die Nachricht hiervon schickte ich die ganze Reiterei aus dem Lager zur Hilfe. Inzwischen hielten unsere Leute dem feindlichen Angriff stand, kämpften mehr als 4 Stunden aufs Heldenmütigste und hieben sogar eine Menge von ihnen nieder bei nur wenigen eigenen Verwundeten. Als aber unsere Reiterei auftauchte, warfen die Feinde die Waffen weg, flohen und hatten schwere Verluste. 38. Ecki geklammert zu. Am folgenden Tage schickte ich meinen Legaten Titus Labienus mit den aus Britannien zurückgeführten Legionen gegen die Morener, die sich empört hatten. Als diese wegen der Trockenheit der Sümpfe keine Zufluchtsstätte hatten, diese kam ihnen im vorigen Jahre sehr zustatten, gerieten sie fast alle in die Gewalt des Labienus. Die Legaten Quintus Titurius und Lucius Cotta, welche die Legionen in das Gebiet der Menapier geführt hatten, hatten alle ihre Felder verwüstet, das Getreide abgeerntet, die Häuser in Brand gesteckt und zogen sich zu mir zurück, weil sich die Menapier sämtlich in dem Waldesdickicht versteckt hatten. Ich legte alle Legionen in Belgien ins Winterquartier. Dorthin schickten nur zwei Stämme aus Britannien Geiseln. Aufgrund der Erfolge wurde gemäß meinem Bericht vom Senat ein Dankfest von 20 Tagen festgesetzt. Ende des vierten Buches.